WDR 5. Neugier genügt. Er war schon in Frankfurt, in München, in Mainz. Er war in Düsseldorf und in Köln war er auch schon. Der Straßenschachspieler. Jetzt lebt er in Stuttgart und ich habe ihn dort besucht. Rudolf Kautz ist 57 Jahre alt, geboren in Kasachstan, das bis 1991 zur Sowjetunion gehörte. Dorthin waren seine deutschen Vorfahren einst ausgewandert. Rudolf Kautz eilt jetzt mit mir über den Schlossplatz und wir verschwinden in einer U-Bahn-Station. Da unten an einer Ecke der Unterführung ist alles deponiert, was er für das Straßenschachspiel braucht. Auf einem ausrangierten Bürostuhl mit Rollen balanciert er zwei große, aneinander befestigte Pappkartons mit buntem Plastiküberzug. Das ist sein Tisch. An der Stuhllehne hängen zwei kleine Stühle. Das ist alles. Seine Sachen sind an dieser Stelle gut aufgehoben, denn hier leben Obdachlose und da Rudolf Kautz einen guten Draht zu ihnen hat, passen sie auch nachts auf sein großes Paket auf. Das Kostbarste aber, nämlich zwei Schachspiele, hat er immer bei sich in seinem Rucksack. Nun karrt er den Bürostuhl mit den Sachen gekonnt wieder ans Tageslicht und sucht seinen Platz auf, den die Stadt ihm schriftlich genehmigt hat. 11. August 2014, Schach in Fußgängerzone Königstraße. Sehr geehrter Herr Kautz, das Amt für öffentliche Ordnung der Landeshauptstadt Stuttgart lässt das Schachspielen im Bereich der Fußgängerzone Königstraße zwischen der Freitreppe und dem Fahnenrondell zu. Das Schachspiel darf ausgeübt werden, soweit fest installierte Aufbauten nicht verwendet werden. Das heißt, die von Ihnen verwendeten Kartonagen sind zulässig. Auch dürfen von Ihnen nur freiwillige Spenden entgegengenommen werden. Die Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei. Mit freundlichen Grüßen. Rudolf Kautz sitzt nun auf seinem Bürostuhl. Vor ihm die Kartons, darauf die zwei Schachspiele und davor die zwei Stühle. Nun muss Kautz natürlich die Passanten animieren, mit ihm zu spielen. Guten Tag, ich spiele. Schade. So, Junge. Hallo. Hallo. Heute Mitspieler. Nein, heute nicht anderes. Was? Jesus Maria. Was ist los? Heute Feigling? Nein, ich habe was. Ich hab was. Okay. Studente. Mich interessierte, wie und warum Rudolf Kautz nach Deutschland gekommen ist. Erstens lebte schon ein Bruder seines Großvaters wieder hier und wollte die Familie zusammenbringen. Entscheidend aber war, dass Kautz in Kasachstan keine Arbeit mehr bekam. Durch einen Arbeitsunfall hatte der Fernmeldetechniker sein linkes Auge verloren. Im Krankenhaus brachte ihm ein Schachmeister die Grundzüge des Schachspiels bei. Und so habe ich den Antrag gestellt und bin ich nach Deutschland 21. Dezember 1995 mit meiner Familie, 4 Kinder und mit Frau. So. Mir war es, sag mal so, einige Seite gut. Zum Essen hat man, zum Unterhaltung. Aber es gab Probleme. Ich habe 4 Kinder und jedes Kind hat eigene Bedürfnisse. Und je älter werden die Kinder, einer möchte Führerschein machen und jeden Freitag möchten sie auch Disco ausgehen. Und das hat Geld gekostet. Und dann bin ich halt von zu Hause weggelaufen nach Stuttgart, arbeitssuchend. Als Behinderter bekomme ich ganz wenig. Mir hat niemand das Vertrauen zur Arbeit geleistet. Und was habe ich gefunden? Ich habe hier Bekanntschaft gemacht. Und dann hat es angefangen mit Biertrinkerei. Erster Tag war es eine Flasche Bier, zweiter Tag war es 2 Flaschen Bier. Und so langsam bin ich abgerutscht. Und ich habe gewohnt im Obdachlosenheim. Und da habe ich mit Alkohol, ganze Familie, die Kontakte abgebrochen. Und so bin ich gelandet in Alkoholszene. Von 2002, von 6. Januar Das war Drei Könige. Von diesem Tag habe ich angefangen, mich einfach unterstützen mit Alkohol. Auf dem Schlossplatz hat Kautz inzwischen einen Schachpartner gefunden, einen Rentner. So, hast du gemacht? Ja, ja. Ich spiele schnell, kein Problem. Ich denke nicht nach, ich weiß, welche Züge machen kann und darf. Wissen Sie, der Springer ist für mich nicht wichtig, aber ich muss ihn beschützen. So, das war ein Fehler. Jetzt kann ich mit dem Springer rein. Aber war das nötig? Nein. Das ist eine sehr große Bedrohung, das Pferd. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte das Pferd nehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Aber dafür verlieren Sie den Läufer. Okay, ja. Wir machen so, wie Sie meinen. Aber ich nehme den Läufer so raus. Ja, ist richtig. Ich habe gesagt, das war Fehler. Dafür bekomme ich gleich das. Und dann habe ich den Zug. Und das war der größte Fehler. In seiner Alkoholphase hat es Rudolf Kautz im Obdachlosenheim nicht ausgehalten. Er hat auf der Straße gelebt. Ja, auf der Straße. Toilette, es gab keine Probleme. Im Bahnhof gibt es Toiletten, da bin ich reingegangen. Oder ich habe in der Kneipe Toilette gibt's. Aber das Problem war mit Duschen und Gesicht waschen und so weiter. Habe ich rasiert mit kaltem Wasser, egal, einfach von Hahn Kaltwasser. Es gibt da, wo ich immer Wasser genommen habe. Sogar von dieser Brunne, wo Wasser springen manchmal, sommers oder Herbst. Und winters habe ich von Schnee Wasser gemacht, habe rasiert, Gesicht gewaschen. In 4 Jahren Alkoholszene. Ich habe getrunken von 2002 bis 2006 und richtig nicht getrunken, aber gesoffen. 4 Flaschen Wodka tagsüber. Es gibt im Nordbahnhof, da ist ein Laden, und da waren Leute, die mich gesehen haben, wie ich reingehe in den Laden, wie ich die Flasche aufmache, austrinke. Ja gut, die haben mich ein paar Mal angezeigt und dann habe ich die Geldstrafe bekommen und ja, ich habe es als Ratten bezahlt, langsam. So habe ich halt gelebt. Ich frage Rudolf Kautz, wie man bei solch einem Leben an Geld kommt. Manchmal gebettelt, Flasche gesammelt und geklaut. Einfach geklaut. Mitspieler. Guten Tag. Mitspieler. Nein. Mitspieler. Bitte. Der Läufer bedroht meinen nicht gedeckten Turm. Gleichzeitig, wenn ich meinen Läufer da vorziehe, kann er mit dem Läufer meinen Läufer schlagen. Ich gehe trotzdem dahin. Okay, dafür kommt der hierher. Ja. Ja, ja. Das ist schlecht. Mit der Dame kann ich da nicht hin. Ich könnte höchstens da hin. Das will ich aber nicht. Tja, wenn ich den Läufer nehme, ist meine gesamte Flanke offen. Und das tut weh. Das tut sehr weh. Das tut äußerst weh. Rudolf Kautz hat mir auch, teils unter Tränen, die Geschichte erzählt, wie er aus diesem Teufelskreis Alkohol wieder rausgekommen ist. Das ist eine harte Zeit. Ich war am Schlossgarten. Ich war in solcher Situation, dass ich gezittert habe. Und ein Opa, der ist gekommen in den Schlossgarten und hat das gesehen, wie ich gezittert habe und konnte keine Flasche Wodka aufmachen. Ich habe sie fast zu Tode getrunken. Aber der hat die Flasche aufgemacht, hat mir 2 Schluck erlaubt zu trinken. Ich konnte die Flasche nicht heben. Und dann hat er auf meine Augen die Flasche Wodka ausgeschickt. Und hat gesagt, jetzt will ich dir mal Schach beibringen. Aber was ist man, besoffene Sau? Aber ich habe trotzdem ein bisschen zugehört und hat mir angefangen erklären, was das Schach bedeutet. Dass das Schach die Gehirnzelle verbreitet, das gibt eine Möglichkeit, dass du unter die Menschen kommst, dass du nicht allein bist. Und dann hat er erzählt, wie er mich beobachtet hat und deswegen hat er mich einfach, ich weiß nicht warum, aber er hat mich rausgeholt. Und dann bin ich in Stadtmitte gegangen, unter Führung, da habe ich 7 Jahre geschlafen und 7 Jahre jeden Morgen, jeden Mittag Schach gespielt mit Leuten. Es waren mit Krawatten vorbeigekommen, Leute, einfach weiße Hemden, einfach gebügelte Hosen und so weiter. Und ich rieche mit Alkohol, das hat mir hier keinen Respekt zu Leuten gehabt in diesem Moment. Und so habe ich langsam aufgehört. Ja gut, ich habe 18 Tage den kalten Entzug gemacht. Ich habe nie einen Schluck in 18 Tagen, aber es war eine Situation, dass ich fast weg war. Aber egal, ich habe es geschafft. Durch Schachspiel, durch die Leute, die mit mir in der Unterführung angefangen haben, Schachspiele, das war eine sehr gute Situation. Aber 10 Jahre trinke ich keinen Alkohol. 10 Jahre. Und niemand kann sagen, dass ich ein Alkoholiker bin. Mich respektieren Leute und mit mir spielen verschiedene Leute. Verschiedene Nationen und verschiedene berufliche Leute. Es gibt Rechtsanwälte, es gibt Richter, Ärzte, es gibt Leute, die wo Rentner sind, Kinder und so weiter. Viele, viele verschiedene. Der, wo interessiert ist, um eine Partie Mitspieler und ich zähle so aus dem Stress rauskommen und etwas andere Gedanke Mitbenutzer im Leben. Deswegen spielen Leute mit. Auf dem Tischchen neben den 2 Schachspielen steht eine kleine Schachtel für Spenden. Die Leute, die mit Kautz Schach spielen, geben gerne etwas für diese originelle Idee. Ich habe ein Schild gemacht. Liebe Leute, wer spielt mit mir eine Runde Schach? Und dann tun Leute und geben dir was. Es gibt Leute, die geben mir. Ich schäme mich nicht dafür, weil ich sag mal so, ich habe keine berufliche Arbeit, ich habe keinen Arbeitsplatz, ich habe keinen festen Lohn, lebe von der Rente. Ja, und was soll ich machen? Was ich mache, das ist auch eine Arbeit. So denke ich mal. Aber von dem, was ich da einnehme, da muss ich auch Geldstrafe zahlen, weil ich habe viele, viele Probleme gemacht in diesen 4 Jahren, was ich gesoffen habe. Und das ist die Sache. Angegriffen. Schach. Ja. Ich überlege. Ich habe Schach geboten bekommen von seiner Dame zu meinem König, der ungedeckt ist. Und ich muss aus dem Schach raus. Aber wie? Ja gut, dann kommt der Läufer dahin. Hoppala. Mitspieler, probieren. Oh je, ich beiße doch nicht. Ja gut. Okay. Schach. Ja, schon richtig. Habe ich nicht überlegt. Und somit ist das Spiel im Grunde genommen gelaufen. Und bevor ich matt gesetzt werde, kippe ich den König und sage damit, ich gebe das Spiel verloren. Und dann gibt man sich die Hände und gratuliert. Rudolf Kautz hat besonders viel Spaß, wenn Kinder mit ihm Schach spielen. Manche kommen auch regelmäßig, natürlich mit ihren Eltern. Es gibt Kinder mit 5 Jahren, insbesondere diese Junge, Das ist ein Deutscher. Mit 5 Jahren so stark hat er gespielt, dass er, ich habe keine Gnade gegeben, aber ich musste sich anstrengen. Der hat solche unglaubliche Züge gemacht. Und sonst kommen chinesische, jugoslawische Kinder auch vorbei, probieren es und so weiter. Mir hat es einfach gefallen, wie die Kinder spielen. Da muss man sich ein bisschen schon anstrengen. Nicht einfach so, ist ein Kind, was? Man muss nie Gnade geben bei Kindern. Man muss nicht nachgeben, einfach die Partie verschenken. Geht nicht. Dann lernt das Kind nichts. Dann lernt er auch nichts, dass er verlieren muss können. Von Niederlage lernt man vieles, vieles. Das sind die Sachen. Auf dem Schlossplatz in Stuttgart hat es angefangen, leicht zu regnen. Rudolf Kautz packt ein. Jetzt kommt keiner mehr, sagt er, und rollt seine Sachen wieder zu der Unterführung, wo er 7 Jahre lang gelebt hat. Bis April 2014. Dann hat er durch Vermittlung von Bekannten über das Wohnungsamt eine Sozialwohnung am Stadtrand bekommen. Und ich bedanke mich bei denen, der mir mitgeholfen hat. Ja gut, erste Zeit war es mir schwierig, hier zu leben. Ich bin einfach zugeschlossen, rausgegangen, Schlafsack genommen, bin auf die Straße gegangen, in den Wald, habe da geschlafen. Ich konnte ungefähr 3 Monate nicht schlafen hier. So war ich gewohnt auf die Straße. Aber jetzt bin ich zufrieden, sehr, sehr zufrieden. Ich kann hier kochen, ich kann Gesicht waschen mit warmem Wasser, rasieren mit warmem Wasser, duschen kann ich. Ich habe fast alles. Fernseher habe ich. Was braucht der Mensch? Ein stabiles Leben braucht der Mensch. Ohne Alkohol. Das ist wichtig. Eigentlich ist Rudolf Kautz zufrieden. Nur etwas fehlt ihm. Seine Familie. Die Ursachen seines Alleinseins sieht und benennt er ganz klar. Mit meiner Frau habe ich Kontakt. Die lebt nicht weit von hier, von Stuttgart, 72 Kilometer. Ich telefoniere mit ihr. Ja, mit den Kindern habe ich auch so Kontakt, aber es gibt Probleme, weil wo die Kinder klein waren, da war ich nicht da. Jetzt sind sie groß. Ja gut, ich bin in der Not und die Kinder denken, dass ich von ihnen was will. Nein. Ich möchte meine Familie eigentlich selber helfen, aber es ging nicht. Ich bin in solcher Situation, dass ich viel Mist gebaut habe. Und wegen dieser Sache tue ich halt bis heute die Tage leider. Ich bin schon 7-mal Opa. Jedes Kind hat Kinder und deswegen habe ich halt Probleme. Ja gut. Man lebt einmal, okay, man bereut die Fehler, was man gemacht hat, weil man nicht da war im richtigen Zeitpunkt. Aber ich denke mal, ich bitte meine Kinder, dass sie mich verzeihen können, dass man sich ein bisschen unterhalte, richtig als Sohn, Vater, Tochter, Vater. Unterhalten könnte. Aber ich weiß es nicht. Jeder Mensch hat eigenen Charakter. Ich beispielsweise kann durch meinen eigenen Schatten springen. Aber können meine Kinder das? Das kann ich nicht beantworten. So ist das Leben. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.